SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt von der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Winter, du darfst kommen. Wir sind parat und schauen dir tiefenentspannt entgegen. Warum? Naja, wir haben einen Sound aus dem tiefsten Norden, sprich von den Nordlichtern. Und genau solche Sounds sind heute oben im Fokus hier auf SRF Virus. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Los ist Virus, ich bin der Mental X und ich bin zuständig am Freitag oben für die elektronische urbane Clubmusik. Heute oben mit Sounds aus Helsinki und zwar vom Jotto, ein sehr interessanter Produzent. Vor allem in den letzten eineinhalb Jahren hat er auf dem britischen Deep House Label gerade 7 EPs gemacht und jede ist in DJ Charts eingestiegen. Weiter präsentiere ich dir die neue EP von Pryda, sprich von Eric Pryda aus Stockholm, und neue Sounds von diesem jungen Herr hier, nämlich Clarion. Ja, das ist der Typ, der unter anderem mit dem Guy Gerber auf Rumor seine Tracks released. Das ist Clarion mit seiner neuen Scheibe und schön reisig mal. Viel Spass! I'm Sounds. Genau das, was wir brauchen für den Winter im Bereich der elektronischen Musik. Da haben wir so ein Projekt aus dem tiefsten Norden. Und zwar kommt er aus Schottland. Robo 5 nennt sich das Projekt. Der Track heisst Kind of Things und kommt in 2 oder 3 Wochen auf Hospital Music raus. Weitere Nordlichter, musikalische Nordlichter, kriegst du jetzt oben. Es gibt noch weitere Sounds aus Kanada von Clarion und der fantastische Newcomer aus Helsinki, sprich aus Finnland, nämlich Jotto. Wirklich jeder Track, den er so in den letzten 1,5 Jahren gemacht hat, hat sich Weg in meine Playlist gefunden. Gerade das nächste gehört ein irrsinniger Remix, den er gemacht hat für London Grammar. We'll be right back. Basic ist mal ganz klar Tech House, aber dann natürlich auch die Spacing und vor allem sehr technoide Element produziert hat das Ganze auf Vollcoder. Und ein Stück heisst auch For Me. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mentlix und ich bin seit über 16 Jahren so zuständig, dass die elektronisch-urbane Clubmusik am Wochenende auf Virus nicht zu kurz kommt. Yeah, baby! House music is about

der Track als einer von meinen Essential Tunes vorgestellt. Sprich, einer von den Tracks, die mich in den letzten Wochen ganz besonders überzeugt hat. Und zwar ist er vom Rodriguez Junior, heisst The Two Miles Away. Und das steht an sich schon mal für grossartige Musik. Allerdings, wenn man dann das Label berücksichtigt, nämlich Mobile, der Anja Schneider ihres Label, dann ist es wirklich höchst überraschend. Weil Anja Schneider ist ja so eine Minimal Techno und Deep House Tante und dann kommt so ein umwerfendes Brett raus. Ein Monster Track. Schrobberi des Junior mit Two Miles Away. Hintergrundinfos bekommst du auf srf.ch/mentlex. House Music und elektronische Clubmusik aus Indien. Ja, gut, halt House Music, was halt der Color Ray aus Neu-Delhi drunter steht. Schon wieder der Typ, oder? Der hat erst gerade kürzlich wieder so einen fantastischen Remix gemacht für sein Landsmann, ebenfalls eben in Indien, der braven Akari. Das ist der Color Ray Remix mit Apartment. zwei DJs und Produzenten sind sicher so im Moment einer der heissesten Techno-Exporte aus Israel, genauer gesagt aus Tel Aviv. Das ist Chicola und der Sahar Set mit ihrer neuen Nummer Morning Glory. Und ja, es lässt ein bisschen so die ganze israelische Technokultur durchschimmern, weil angefangen hat ja die Elektronika in Israel vor allem mit Goa und Psytrance Sound. Und ich finde, sie sind das sehr, sehr charmant hier in diesen Track reinpacken. Absolut cool. Chicola und Sahar Set mit Morning Glory. neu Kid Ball, das House-Label im Ursprung. Da haben sie jetzt der Sascha Sonido unter Vertrag genommen. Der Track heisst Turn Down for What? Und der Schweizer, genau gesagt der Zürcher, nämlich der Dimitri Definition, hat hier den Remix gemacht. Grossartig und darum ein Essential Tune. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Bis Ende Jahr und bis meine Best-of-Show vom 2016 kommt. Aber ich bin mir ganz sicher, für mich ist das einer von diesen Durchstarter vom Jahr 2016. Und er kommt aus Helsinki, also aus Finnland. Und Elektronika aus Finnland kennen wir gut, zumindest durch einen sehr renommierten DJ, nämlich Sid Inc. Der Typ jedoch, der heisst mit richtigem Namen, jetzt probieren wir es einfach mal, Otto Jilperu-Tula. Weil er gefunden hat, das könnte je nachdem für eine internationale Karriere ein bisschen zu kompliziert sein, hat sich der Otto einfach Jotto genannt. Und seit 18 Monaten ist er unter anderem auf dem Label Anjuna Deep unter Vertrag. Das ist das House-Label vom britischen Trio, nämlich von Above und Beyond. Und der Typ ist so unheimlich talentiert. Dementsprechend habe ich die heutige Episode Mental X Electronic auch dem Herd gewidmet, nämlich einem Jotto, und das ist schlicht und einfach Nordlichter genannt. Hintergrundinfos, Playlisten und die heutige 3-stündige Show zum Gratis-Downloaden findest du auf srf.ch/mentalx. Den Podcast bekommst du dann auch gerade nach der Sendung auf iTunes gratis. Yeah. Und zwar vom slowenischen Label Stella Fontana, habe ich gefunden, so, haben die einen Knall so extrem deep? In was für einem Club läuft so etwas? Wo ich dann gesehen habe, welche DJs das unter anderem gefeedbackt hat, habe ich gefunden, ja gut, kein Wunder. Der Guy Gerber hat es zum Beispiel in Playlist genommen und natürlich eben auch Silanzmar, der Guy Mansur. Das kommt eben aus Slowenien und ist voraussichtlich der tiefste Track von diesem Monat. Also zumindest habe ich keinen Tipper bis dato bekommen. Wirklich fantastisch und eine unglaublich schöne Hook. Lass dich überraschen. Das hier ist der Alberto Sainz mit Surface von Beyond. Wow. We'll be right back. House, Acid, Techno oder Trance. Du hörst SRF ein Virus. Ich bin der Mentlix und seit über 16 Jahren zuständig für die elektronische Musik. Und eben genau, da suche ich mir die Tracks aus diesen Genres aus, die mich wirklich umhauen. Und da sind wir wieder mal bei einem leicht stiefmütterlich behandelten Genre, nämlich Trance angekommen. Gut. Naja, wir reden jetzt natürlich nicht von dem ganzen Armin von Buuren Tiesto Trance-Müll, sondern von wirklich anspruchsvollen, spacigen Sounds. Und da haben wir etwas von einem Typ namens Bernie Toiletti. Das heisst My Family. Und gerade als nächstes präsentiere ich dir eine russische DJ-Frau namens 8 Keys. Die hat einen Sound drauf zur Zeit. Und zwar ihre neue Scheibe namens Groove Me. Gerade nach der hier. Das ist My Family von Bernie Toiletti. Wir sind vorbereitet und, naja klar, mit den Nordlichtern und so mit den Sounds von den Nordlichtern. Denn wenn jemand weiss, wie man kalte Jahreszeit am besten entgegentreten, dann natürlich DJs und Produzenten irgendwo in der Nähe vom Polarkreis. Naja, okay, nach Island gehen wir nicht, weil aktuell ist gerade so, zumindest in der Elektronika, bis auf den Drum Club, gerade niemand aus Island. Aber dafür haben wir den Featured Act von der Woche aus Helsinki, sprich aus Finnland, nämlich der Jotto. Und wenn wir von nördlicher Musik reden, kommen wir natürlich hier um diesen Typ nicht um. Er nennt sich Cyrus D, er nennt sich Pryda oder ganz einfach Eric Prydz. Seit Jahren bewegt er sich so auf einem schmalen Grat, irgendwo zwischen Underground und Overground, und jeder nimmt es ihm ab. Der Eric Prydz hat einfach wirklich ein Produktionstalent, wo wirklich... Da kommt niemand so schnell an. Darum hören wir jetzt auch gerade seine neue EP. Das ist Pryda, sprich der Eric Prydz auf seinem eigenen Label namens Pryda mit Chew. nach der 9. Das ist SRF 4, also ich bin der Mental X. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Namen Nordlichter und brandneue Sounds. Eben aus dem Norden, unter anderem vom Clarion, vom Eric Price und natürlich von meinem Featured Act von der Woche von Jotto. Das alles noch mehr findest du auf srf.ch/mentalx. Dort findest du natürlich auch die Playlist und gerade nach der Sendung der Podcast von der heutigen Show gratis zum Downloaden. Yeah! We'll be right back. wir wieder den J-Ton mit einem Cooper's Cup, ein Track, den ich schon ein paar Wochen mit mir umschleppe und mir auch sehr, sehr gerne spiele. Wo bekommst du das Wochenende den besten Sound? Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, was morgen so passiert. Im Club Landschweiz ganz vorne mit dabei, der Hive Club. Wo und was, wie genau passiert, das erfährst du jetzt in meiner kleinen, feinen Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Gehen wir gerade in Zürich eben im Hive Club an und Butch ist wieder einmal da. Ich liebe ihn. Er ist ja so verspult, der Typ. Und vor allem, er ist wirklich ein unglaublich guter Produzent und gleichzeitig eben auch ein sagenhafter DJ. Das ist ein Phänomen, was nur sehr, sehr selten passiert. Normalerweise dominiert so ein Stärke bei Baby Butch, kann ich wirklich sagen. Guter Produzent, sehr guter DJ. Butch spielt morgens oben im Hive mit der Unterstützung von André Galuzzi. Das heisst, es wird sehr technoid, weil der André Galuzzi ist unter anderem bei Sven Bade of Cocoon unter Vertrag. In Zürich haben wir ebenfalls noch die Härterei. Morgens oben mit dem Franzosen Voracles, macht auch eher so richtig Tech-House und Techno. Während möchtest du in Bern im Ausgang, gehst am besten ins Kapitel. Dort gibt es House-Music von Chimster. Bist morgen in der Innerschweiz, irgendwo bei Luzern umeinander, machst einen kleinen Besuch in den Rockclub morgens oben mit Livio und Robby. Während in Basel dominiert wieder einmal über alle Maße ein Nordstern, morgens oben mit dem Slowenen Valentino Canciani. Das da ist die Jotto, mein Featured Act von der Woche, und zwar mit Cooper's Cup. jetzt hier kommt, das ist nicht nur massiv, das ist ein richtiger What the fuck Tune oder einfach Techno 3.0 Avantgarde. Und zwar von drei absolut Riesennamen. Einerseits das altehrwürdige englische Platypus-Label. Zweitens sein Labelchef, der Simon Barry und Art of Trance. Und drittens der Peter Dundorf, der Melodic-Techno-Experte aus Kroatien. Die drei Parteien haben sich getroffen für ein Release und das ist sie also. Der Art of Trance featuring Peter Dundorf mit Firefly. Boah, heftig. Juhu! Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Son of God trifft auf die Techno Queen. Nein, die Bezeichnung für Sascha und Nicole Mutabo, so heisst sie richtig, die stammen nicht von mir, sondern vom Mixed Mac. DJ Sascha ist übrigens 1991 sogar einer der ersten Pin-Up-DJs gewesen, sprich ein DJ, der so zum Superstar mutiert ist. Nicole Mutabo geht es im Moment genau gleich. Umso feiner, wenn sie zusammen eine Platte machen. Und da haben wir Sascha und Nicole Mutabo mit Rivaldo. So der Mental X Electronic auf SRF Virus ohne Shake-Klassiker. Sprich, ein Track, den wir seit Jahren begleitet. Und da haben wir was aus Griechenland vom Blue Zone, nämlich Modular Memories, so heisst sie. Ist aber gar noch nicht so alt, gerade mal 2 Jahre, aber ist wirklich ein unglaublicher Track. So ein Sex-Appeal, wirklich großartig. So, ich hoffe, euch hat die heutige Episode mit dem Thema Nordlichter gefallen. Ich habe brandneue Sounds eben aus den nördlichen Ländern rings um den Globus vorgestellt. Wir haben etwas aus Kanada von Clarion gehabt. Mein Featured Act von der Woche natürlich der kommt aus Finnland, sprich aus Helsinki, nämlich Jotto. Er ist erst spät reingeschaltet. Möchtest du wissen, was genau verpasst hast und vor allem sonst Playlisten? Die Sendung kannst du in einer guten Stunde gratis downloaden als Podcast. Gehst auf srf.ch/mentalx und dort steht dann der Podcast für dich zum Download parat. Selbstverständlich bekommst du die 3-stündige Show dann auch noch auf iTunes und ich sage, ich würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Freitag wieder hören. Ab der Sydney bin ich wieder für dich live hier im Studio am Umschalten hinter den Turntables, dir die neuesten Tunes mitzubringen und komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Mental X. Thank you. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.